Dein kleines Leben ist dir wohl nicht gut genug. Oder warum hast du schon alles versucht? Hast dich ganz langsam selbst fertig gemacht. Du hast einfach nie drüber nachgedacht. Hast du nicht gemerkt, wie es dich von innen auffrisst? Ist es wirklich das, was du willst? Glaubst du, du kannst deine Probleme ertränken? Doch du bist verdummt. Zwischen den Wänden bist du etwa zu schwach, etwas zu ändern. Du versinkst in deinem Selbstmitleid, doch endlich zu handeln bist du nicht bereit. Du armes Würstchen, dass du das nicht siehst, nur weil du zu feige bist und vor der Wahrheit fließt. Schau nochmal in den Spiegel und denk nicht an früher. Du musst mir die Hand reichen und deine Bescherung.